Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Hallihallo, heute zur Sandy Eve Show, wie üblich an einem wunderschönen Sonntag, zu Gast Andreas Thomas und Digital Border. Na was, jetzt muss ich ja, die Jungs stehen am Telefon, am Mic und ihr seht, ich werde erst warm, es wird besser in der Stunde. Hallo, ihr zwei. Hallo. Ihr seid heute hier, digital. Wir sind heute digital. Eine Bitte, direkt ans Mikrofon herantreten und schön nah hineinsprechen, damit die Hörerschaft das mitbekommt besser sieht. Und ihr euch nicht ärgert, wenn ihr dann den Mitschnitt hört. Ja, kennengelernt über PhilDB, sage ich mal so, um das mal kurz nach draußen zu kommunizieren. Ihr heute hier, weil letztens ich zwei Tracks von euch gehört hatte. Das ist richtig. Das ist richtig, die mir gut gefallen haben. Und ich hoffe, ihr habt heute auch von euch was dabei. Ich denke, da wird es was geben. Da wird sich was geben. Jetzt rege ich das Ganze mal an. Also im Vorfeld haben die zwei gemeint, dass sie hier gerne eine Stunde mixen möchten mit Traktor. Also ihr seid Traktor-User. Ja. Können wir eventuell in der Stunde vielleicht nochmal kurz drauf eingehen. Digitale Wandel. Mit Vor- und Nachteilen. Ja, Vor- und Nachteile. Und ich hoffe sehr, dass ihr halt noch den ein oder anderen Track zum Besten gebt. Auch gerne am Ende und wir kurz darüber reden. Über alles. Was sicherlich. Euch betrifft, sicherlich schön. Gut, diese Stunde hier auf Color Radio, Herr Collère am Mic und ja, viel Spaß. Wer anrufen möchte, auf colorradio.org gibt es entsprechende Kontaktinformationen und ich sage einfach mal Musik ab. Oh. journey into the night and take flight on a pursuit of musical bliss. Chasing beats through ghetto streets to a dungeonous temple left by our soul descendants in a quest for peace, energy, and light. If you were to find this temple, do you have the knowledge to enter the temple? Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours. You've stayed true to your quest. So let the beauty that is the musical universe engulf you. Recharge your spirit. Purify your mind. Touch your soul. And give you the eternal joy and happiness you truly deserve. You now have the knowledge. Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours. Thank you. So, jetzt habe ich den Andreas hier nochmal am Mikrofon. Ja, und hier ist er. Da ist er. Andi spielt gerade wirklich sehr, sehr smoothen Sound. Und wie du mir sagtest, ihr habt extra für diesen schönen Sonntag die Auswahl getroffen. Wobei, was heißt Auswahl? Ihr habt eh alles dabei, da ihr ja mit dem Laptop angereist seid. Genau. Obwohl, ich habe nur 20 Tracks auf meinem Stick. Okay, ein Rechner, ein Stick. Ja, aber über das Auflegen wollen wir jetzt gar nicht so sprechen, sondern kurz über eure Produktion. Ja, genau. Weil es ja eh viel interessanter ist, was ihr macht und auf welchem Label ihr seid. Also wir sind zurzeit bei einem italienischen Netlabel, das heißt Mussen Project. Wie gesagt, based in Mailand. Und da gibt es seit letztem Jahr, im Februar, die ersten Sachen von uns, die man bei Beatport erwerben kann. Und nur auf Beatport oder seid ihr auch noch bei anderen Online-Records? Also das Label hat sich jetzt spezialisiert auf Beatport, weil es da halt den größten Absatz gibt für elektronische Musik. Mhm. Und man selten oder in den seltensten Fällen schauen würde woanders, meine ich. Und ihr seid zu finden unter eben Andreas Thomas und genau, Digital Border, Andreas Thomas. Ich denke mal, auf MySpace habt ihr entsprechend auch ein paar Tracks ja, zur genau, Verfügung da kann gestellt. Man mal reinhören. Da gibt es auch Sachen, die noch nicht rausgekommen sind. Und da bitte ich dich doch mal, jetzt die MySpace-Adresse durchzusagen. Ui, die ist so lang. einfach mal Andreas Thomas googeln und dann kommt er auf MySpace raus. Okay, in dem Fall sage ich immer, geht auf myspace.com, Sandy Eve Show und genau. Wir sind verlinkt. Andreas Thomas, Digital Border. Ja, wie viele Releases sind es momentan denn? So um die 5 sind es. Seit einem Jahr, anderthalb Jahren. Ja, ich denke mal. Mhm. Und sind halt noch ein paar in der Hinterhand, die es demnächst gibt. Einfach mal wieder reinschauen und dann. Einfach mal wieder reinschauen, MySpace oder Beatport nach genau. Euch suchen. Und du hattest vorhin gesagt, ihr hattet eine Labelparty und plant da dieses Jahr auch nochmal eine. Kurz mal ein paar Stichpunkte genau. Dazu. Also wir hatten. Wann war's? Vor ein paar Monaten, sage ich jetzt einfach mal so salopp, in der Koralle eine Labelparty gemacht, auch Mussen Project. Und die ist recht gut vonstatten gegangen und daher planen wir jetzt im Herbst wieder das Ganze zu wiederholen. Dann hoffentlich mit dem Boss aus Italien, der das letzte Mal nicht geschafft hat. Und dann freuen wir uns schon wieder drauf, da mal ein bisschen Gas zu geben. Sehr schön. Und eure... Eure Tracks, was ihr da produziert, in welche Richtung gehen die? So was wir jetzt momentan hören oder schon mehr progressiver für den Dancefloor? Es ist eigentlich relativ weit gefächert. Also es sind hausige Sachen dabei. Es gibt Tech House, hartes Zeug, ohne Verstand. durch die Bank weg. Also es gibt, aber, ist vielschichtig, sag ich mal. Aber konsequent schon elektronische Musik oder? Ja, es elektronisch, ja, kann man so sagen. Kann ja sein, dass dann halt doch nochmal irgendwie Funk, Rock oder... Bis auf das ein oder andere Intro, was man mal zusammenschraubt, bleibt es eigentlich elektronisch. Und nur ihr zwei oder spielen dann noch andere Musiker mit bei euch rein, dass ihr noch eine Kooperation hättet? Nee, das ist noch nicht so der Fall, aber wir sind für viele Sachen offen, also... Wird schon was kommen, denke ich. Gut, sehr schön. Dann lasse ich dich dann mal wieder an die Turntables und schnapp mir deinen Kollegen. Na, okay. Und ich sage viel Spaß euch da draußen und bis später. im Hintergrund die Cats and Dogs. Ich, ja, sprich mir aus dem Herzen, weil ich habe sie auch auf Vinyl. My Sue is Your Sue und der Digital Border, der sie gespielt hat, jetzt am Mikrofon 1. Hi. Um mal kurz über das Digitale zu sprechen. Über das Label haben wir ja gerade philosophiert oder über eure Labelarbeit und da du der Technikbewanderte bist, wie ich das mitbekommen habe. Hat er gesagt, ja. Hat er gesagt, ja. Dann wird das so sein. Mal kurz über Traktor versus Serato, also jetzt nicht so ausgedehnt philosophieren. Ihr seid Traktor-User. Ich bin Traktor-User, aber über Versus ist halt immer so, ich habe keine Erfahrung mit Serato. Okay, ich ja selber auch nicht, mich interessiert es bloß. Also ich kann jetzt keine Gegenargumente bringen. Kannst du nicht. Die holt man sich dann danach. Vielleicht hört da jemand zu, der jetzt hier anrufen möchte, um die Diskussion zu entfachen. Aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Wie zufrieden bist du mit Traktor? Ich bin von der Software her sehr zufrieden. Ich habe es als erstes auf dem Windows-Laptop gehabt. Da ist aber halt immer die Angst mit dabei gewesen, dass da was schief geht. Irgendwie war das immer so, man ist hingefahren und läuft's oder läuft's nicht. Dann habe ich gesagt, jetzt holst du den Mac. Die haben alle gesagt, der ist stabil und das ist wirklich so, der ist stabil. Da ist bis jetzt noch nichts gewesen in der Hinsicht. Was halt ist, die Hardware, die Soundkarte, top, aber halt die Kabel, die damit geliefert werden, hätten von der Qualität her nochmal einen Schwung besser sein können. Die sind ruckzuck, ist ein Wackelkontakt drin und da. Das ist für den Preis eigentlich, das darf nicht sein. Okay, verstehe. Ne? Eventuell hören die Richtigen zu, die dann neue Kabel bauen. Ansonsten Empfehlung deinerseits für Traktor mit einem Apple, also Mac. Interessant für mich als Windows-User. Ich kenne viele Leute, die sagen, es läuft stabil auf Windows, aber ich habe halt eine andere Erfahrung gemacht. Ich bin ja mal gespannt, wenn dann Windows 7 am Start ist, wie stabil das ist. Ich weiß nicht, ob du es mit Vista oder XP probiert hast. Mit XP. Mit XP, ja. Was dann schon die Vista hatte ich ist. Arge Probleme. Okay. Wir haben einen kurzen Schweigemoment, weil ich gerade überlegt habe, was ich dich jetzt spontan frage. Möchtest du jemanden grüßen? So? Hört eh keiner zu, den ich kenne. Meine Mutter jedenfalls nie. Gut, ja, ich möchte jemanden grüßen, meine Süße, die jetzt zu Hause am Radio hängt. Ich habe es versprochen. Und ich denke an dich. Ja. Der hat das wirklich von Herzen gesagt. Ja, ich habe es. Ich habe Zeugen. Kommen doch jetzt 20 Minuten Hammer. Ich komme jetzt schon nochmal drauf zu sprechen über eure Gigs, die ja nebenbei noch laufen, weil ihr seid ja jetzt nicht bloß Home-Producers, die das Glück Licht nicht sehen, sondern ihr habt schon, wie ich es mitbekommen habe, viele Auftritte da draußen in der Welt. Viele und es könnten wegen mir ruhig noch ein paar mehr sein. Gern, gern. Das ist halt das, was den Spaß bereitet an der ganzen Geschichte. Und mal so Ausblick auf die nächsten Wochen, wo ihr da spielen werdet. Nächste Woche sind wir bei uns im Heimatort, Wittichenau. Freitag in der Feuerwache in Kamenz, ist er allein. Dann sind wir im November in Berlin im Solar. Potsdamer Platz in der 16. Etage. Feine Sache, waren wir schon öfter jetzt gewesen. Ist richtig gutes Ding. Ist jetzt kein Club, aber dann... Ach, wenn es kein Club ist, ist es eine Bar? Oder? Ist eine Bar. Also ja, ist so ein Zwischending. Ist, ja. Also ihr macht dann auch so Lounge, also ich ja, meine, was schon, heißt Lounge schon. Mit der Musik, die heute nur hier präsentiert wird? Nur mit unpassender Musik dazu. Na gut, was heißt unpassend? Na, wir spielen halt unser Zeug so, wie es ist. Wir nehmen da keine Rücksicht auf die Leute. Ist halt nur von der Lautstärke dann ein wenig gedämmt. Nö, ist nicht schlimm. Ich kenn's ja auch. Also. Ja, ich meine, es ist immer gut, wenn man in der Bar die Leute dazu bewegen kann, dass es sich bewegen. Hat alles schon funktioniert. Obwohl es eine Lounge ist, haben die Leute da auch schon getanzt. Und wenn du das siehst, das macht dann schon Spaß. Da kann man, denke ich mal, auch so seine Musik noch ausprobieren. Auf jeden Fall. Im Sinne von, ob die Füße so langsam in Bewegung geraten und die Gesichter lächeln oder ob mehr oder weniger man Feedback bekommt. So ist es. Spiel mal was anderes. Ja. Nun habe ich vorhin bei dir bei Twitter gelesen, da ich gerade mich eingeloggt habe und wir uns verfolgen. Nun, dass du eben auch das bewusst erlebst, dass viele Leute sich was wünschen. Ja, wie stehst du dazu? Ich sag mal so, es gibt einen Unterschied von Club zu Disco und wenn ich in einen Club gehe, dann weiß ich, da wird die Musikrichtung gespielt und da kann ich mir nicht was komplett anderes wünschen. Das geht nicht. Ist das Verständnis der Leute oder ich weiß nicht, es gibt vielleicht ein paar Leute, die ärgern wollen oder so, aber manchmal ist es extrem viel am Platz. Also ist es dir passiert, dass es wirklich so völlig aus der Reihe getanzt ist, dieser Wunsch? Auf gar jeden nicht Fall, auf jeden Fall. Oft schon passiert. Ist oft schon passiert. Ich meine, du hast den Vorteil mit dem Laptop, dass du wirklich dann alles dabei hast, was du dein eigen nennst. Mhm. Und relativ schnell reagieren könntest. Vorausgesetzt, du möchtest den Wunsch erfüllen. Vorausgesetzt, genau. Mit einem gepackten Koffer hat man meistens natürlich nicht das dabei, was sich gewünscht wird. Voraussetzung, wie eben schon erwähnt, der Wunsch passt auch ins Set. Mhm. Gut, schön. Dann ja, lasse ich dich dann auch wieder mal an die Turntables und wir schalten wieder um zur Musik. Viel Spaß. Thank you. Yeah. So, und dann das eigene Tracks sind, waren? Ja, die letzten drei. Die letzten drei möchte man natürlich dann schon nochmal was dazu sagen. Genau, also der erste war ein Remix von meinem Lied Waldrauschen. Mhm. Den hat gemacht Kein Zweiter aus Mainz. Kam bei Musen im Februar. Der danach war ein unveröffentlichter vom Alex. Digital Border. Scheune, soll er heißen, wahrscheinlich. Und der jetzt gerade noch läuft, nennt sich Golem, ist von mir. Und kommt, denke ich, auch demnächst dann mal bei Beatport raus. Und wenn er Lust hat, dann also, immer zu. Ne? Man sollte dranbleiben. Und ihr habt gesagt, ihr wollt noch was ankündigen. Eigene Partyreihe? Ja, genau. Also nicht wir machen, ein guter Bekannter von uns, der auch mit angereist ist, der Jens, macht eine Partyreihe bei uns. Miniclub nennt sich das Ding. Ich denke mal, es hat sich schon bis Dresden rumgesprochen. Jetzt ja. Und ja, da geht es im Dezember wieder los. Also einfach mal die Augen offen halten. Nein, schon im Oktober dieses Jahr. Okay, dann ist ja nicht mehr lange. Wir freuen uns schon. Auf MySpace, wie ich jetzt gerade gesehen habe, unter Miniclub. Genau. Miniclub würde ich genau. Genau. Ja, und? Ja, also wenn ihr Lust habt, wir suchen auch immer Leute. Ja, eben jetzt auch verlinkt mit der Sandy Eve Show. Genau. Für diejenigen, die eben unsere Seite kennen und sich das hier nicht merken können, wie auch immer. 2 Minuten sind es noch. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch, dass ihr gekommen seid. Wir danken auch. Ja, gern geschehen. Die Sendung, wie gewohnt, digital demnächst zum Download, beziehungsweise jetzt neu bei soundcloud.com zum Anhören als Podcast. Und ich habe die zwei Herren hier gebeten, da ihre Tracks zu kommentieren. Machen die wir. Stelle, an der sie gespielt werden, sicherlich auch im eigenen Interesse, dass die Hörerschaft, die Zehntausenden, sich dann entsprechend auf Beatport gezielt die Tracks downloaden können. Gut, ich muss mich jetzt sputen, 1 Minute, dann kommt die nächste Sendung, Studio B. Ich danke allen Hörern, bleibt dran, bleibt uns treu im, jetzt haben wir August, ne? Genau. August, September. August ist es. September, der Gunja, sehr bekannt. Grüße an dieser Stelle und ich freue mich sehr, sehr auf die eine Stunde mit ihm über seine Releases momentan, Münster vs. End of Tape. Ja, seid gespannt. Okay. Dann bye-bye. Bye-bye, genau.